Morning, people. We are still talking about true worship. Guten Morgen, Leute. Wir sprechen immer noch über wahre Anbeter. Do you know? Weißt du? Jesus was a true worshipper of the Father too. Jesus war auch ein wahrer Anbeter des Vaters. Because Jesus was so surrendered to the Father, he did not do anything that he himself wanted to do. Denn Jesus war seinem Vater so hingegeben, er tat nichts, was er selber machen wollte. Do you know what I found what was very interesting about Mary and Martha? Weißt du, was ich fand, was sehr interessant war bei Maria und Martha? It says that Mary sat his feet, but in verse 40 it says Martha was distracted with much serving. Es heißt, dass Maria zu seinen Füßen saß, aber in Vers 40 heißt es, dass Martha abgelenkt war mit dem vielen Dienen. People who haven't learned to be true worshippers get very easily distracted with a lot of stuff. Menschen, die nicht gelernt haben, wahre Anbeter zu sein, werden sehr schnell durch viel Zeug abgelenkt. She wasn't. Sie war es nicht. Mary was not distracted. Maria war nicht abgelenkt. You know, people who are completely surrendered to God, weißt du, Menschen, die vollständig Gott hingegeben sind, they don't get distracted, they are focused on surrender. Werden nicht abgelenkt. Sie sind auf Hingabe fokussiert. Do you know, look at verse 41. Schau Vers 41 an. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Jesus aber antwortete und sprach, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Very interesting. We are not surrendered and then we wonder why we are worried and troubled about so many things. Es ist sehr interessant. Wir sind nicht hingegeben und dann wundern wir uns, warum wir Schwierigkeiten haben und uns um so viele Dinge sorgen. People have learned to be what the Father seeks through worship. Worshippers completely surrendered, they don't nothing worry about. Menschen, die gelernt haben, zu sein, was der Vater sucht, nämlich wahre Anbeter, vollkommen hingegeben, die sorgen sich um nichts. If I'm surrendered, what's there to worry about? Wenn ich hingegeben bin, um was soll ich mir denn noch Sorgen machen? Tomorrow? Über den morgigen Tag? Of course not. Natürlich nicht. I'm surrendered. Ich bin hingegeben. My success? Über meinen Erfolg? Of course not. Natürlich nicht. I'm surrendered. Ich bin hingegeben. Define success anyhow. Definiere mal Erfolg. You know, we define success in such a worldly way. Wir definieren Erfolg in einer so weltlichen Art und Weise. Success is not how much you do for Jesus. Erfolg ist nicht, wie viel du für Jesus machst. Success is how much you surrender to him so that he can do through you what he wants to do. Erfolg ist, wie sehr du ihm hingegeben bist, dass er durch dich das tun kann, was er tun will. True worshippers have learned to live from his presence and not from his activity. Wahre Anbeter haben gelernt, von seiner Gegenwart zu leben, nicht von ihrer Aktivität. Once we come to such a place of surrender, our lives will be successful. Wenn wir einmal diese Hingabe erreicht haben, werden wir erfolgreich sein. Because we understand very clearly success is nothing to do with numbers and figures and what we've achieved. Weil wir sehr klar verstehen, dass Erfolg nichts mit Zahlen, Ziffern und was wir erreicht haben zu tun hat. It has all to do with have we been surrendered and do we continuously live in total surrender. Es hat nur damit zu tun, bist du hingegeben und lebst du in dauernder, vollkommener Hingabe. You know, it is something that made me sad over the years, that the Christian world defines success just like the world we live in. Weißt du, etwas hat mich über die letzten Jahre traurig gemacht, dass Christen Erfolg genau so definieren wie die Welt, in der wir leben. But we don't even understand that one day we give account before Jesus Christ himself. Wir verstehen nicht einmal, dass wir eines Tages vor Jesus selbst Rechenschaft abgeben müssen. And there, success will be defined completely different. Und dort wird Erfolg vollkommen anders definiert werden. Oh, that the Lord could have a church that is completely surrendered to him, their true worship. Oh, möge der Herr eine Kirche haben, die zu 100% ihm hingegeben ist und wahre Anbeter hat. May he have a church where it's not about us, it's all about him. Möge er eine Kirche haben, in der es nicht um uns, sondern nur um ihn geht. But we've so learned to surrender to him that we can listen to every single whisper of his mouth. Wo wir so gelernt haben, ihm hingegeben zu sein, dass wir jedem Flüstern seines Mundes zuhören können. You know, after my experience with Abraham, weißt du, nach meiner Erfahrung mit Abraham, I threw myself on the floor. Warf ich mich auf den Boden. And I don't remember far. How long the time was, it seemed, I don't remember. und ich weiß nicht, wie lange es war. Ich erinnere mich nicht. Hard to really measure time in those moments. Es ist schwer, in solchen Momenten die Zeit zu messen. But I threw myself prostrate. Prostrate on the floor. Ich warf mich auf den Boden und sagte, Lord, I surrender. Lord, I surrender. Lord, I surrender. Herr, ich gebe mich hin. Herr, ich gebe mich hin. Herr, ich gebe mich hin. Once you completely surrender, there are no more sacrifices to bring. Wenn du dich einmal vollständig hingegeben hast, gibt es keine Opfer mehr, die du bringen kannst. No more sacrifice. Keine Opfer mehr. So true worshippers have no more sacrifices to bring. Wahre Anbeter haben keine Opfer mehr zu bringen. Because they've brought the most important sacrifice. Denn sie haben das wichtigste Opfer gebracht. Give your body as a living sacrifice. Gib deinen Körper als lebendiges Opfer. That means you yourself have become the sacrifice upon the sacrifice of Jesus Christ. Das bedeutet du. Du bist selber das Opfer geworden. Auf das Opfer von Jesus. Father's looking. Der Vater hält Ausschau. Are you responding? Antwortest du ihm? Thank you, people. Danke, Leute.